Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute, bevor ich mit der App starte, nochmal eine kurze Erinnerung, eine letzte Erinnerung an das OAAD Weihnachtsgewinnspiel. Nachdem die netten Menschen bei Stilgut nochmal den Link geteilt haben und noch einen Haufen mehr Leute mitgemacht haben, wollte ich auch nochmal, wie gesagt, eine letzte Erinnerung raushauen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 14.12., das ist nächster Montag um 20 Uhr. Entweder wird kurz nach 20 Uhr oder dann am 15.12. morgens, vormittags, die Gewinner ausgelost. Wahrscheinlich eher am 15.12. Auf jeden Fall habt ihr noch bis zum 14.12. um 20 Uhr Zeit. Was müsst ihr machen? Nun, entweder unter dem Blogartikel, den ich verlinkt habe, entweder hier in dieser Podcast-Folge oder den ihr auch in den Shownotes findet zur heutigen Folge, oder natürlich einfach den Blogartikel auf ord.de. Ihr kommentiert unter dem Blogartikel, also nicht unter dieser heutigen Folge, wie gesagt, sondern unter dem Blogartikel, wann Weihnachten ist, Heiligabend, ich meine das deutsche Datum, was ihr gewinnen möchtet, und zusätzlich noch könnt ihr noch irgendwas Nettes schreiben. Ein Weihnachtsgedicht, Lob, Kritik zum Podcast, zum Blog, was auch immer, gewünschte Apps für das erste Jahr, keine Ahnung, was auch immer ihr möchtet. Gleichzeitig könnt ihr allerdings genau dasselbe auch kommentieren unter dem YouTube-Video, was ich zu dem Gewinnspiel gemacht habe. Da hat bis jetzt nur einer kommentiert, jedenfalls richtig kommentiert. Mehrere Leute haben schon kommentiert, aber da fehlte immer was, somit kann ich das so halt nicht gelten lassen. Das sind die Regeln. Ja, wie gesagt, also entweder unter dem Blogartikel kommentieren oder unter dem YouTube-Video. Was ihr kommentieren müsst, das habe ich eben euch genannt. Die Gewinne sind jeweils eine silberne Powerbank von Stilgut, jeweils mit 7800 mAh, ein Bookstyle-Ledertasche für das Lumia 640 von Stilgut, ein Flipcase-Ledertasche für das iPhone 6S, auch von Stilgut, und ein Gutschein für ein Fotobuch von Pixum im Wert von satten 30 €. Genaueres findet ihr im Blogartikel, was ihr machen müsst, habe ich eben gesagt, oder ihr findet das auch im Blogartikel. Bitte daran halten, alle, die sich nicht daran halten, die was vergessen im Kommentar, das kann ich nicht gelten lassen. Nochmal, das sind so die Bedingungen. So, das war eine lange Erinnerung, satte 3 Minuten. Kommen wir zur App, und das wird wahrscheinlich nicht so lang. Die App heißt Crimson Keyboard Plus Emoji, eine YouTube-App. App, 1,99 €, teuer, Sprachen Deutsch, Englisch, Niederländisch, Größe 51,4 MB, Version 1.4. Das letzte Mal aktualisiert am 13.11.2015 und erfordert iOS 8.0 oder neuer. Wieso 8.0? Ganz einfach, Crimson Keyboard ist, wie der Name schon sagt, eine Third-Party-Tastatur für iOS. Was macht es so besonders? Nein, beziehungsweise viele von euch, wenn ich so die Blogs lese, haben ja Probleme mit Third-Party-Tastaturen. Diese Probleme aus Datenschutzgründen teile ich persönlich nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig. Das mag angehen, aber ich nutze zum Beispiel unter Android ganz lange SwiftKey und hätte auch keine Probleme, wenn SwiftKey zum Beispiel wunderbar funktionieren würde, unter iOS auch SwiftKey dort zu nutzen. So bleibe ich tatsächlich eigentlich meistens bei der Apple-Tastatur hängen, wechsle aber doch eher zu Crimson Keyboard als zu SwiftKey unter iOS. Warum mache ich das? Ganz einfach, SwiftKey ist, ach Quatsch, Crimson Keyboard ist cool. Erstmal werden ziemlich viele Sprachen unterstützt. Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Spanisch, Schwedisch und noch ein paar andere. Was macht es so besonders? Es kann, während ihr schreibt, zwischen verschiedenen Sprachen wechseln, das ist kein Problem. Je mehr ihr das nutzt, desto mehr lernt es. Und dann funktioniert Crimson Keyboard im Prinzip genauso wie das Keyboard, was man bei BlackBerry kennt. Sprich, ihr tippt was über Buchstaben, werden Worte angezeigt, die ihr vielleicht als nächstes nutzen wollt. Und um dieses Wort einzufügen, wischt ihr einfach über den Buchstaben nach oben. Ganz einfach, sehr intuitiv, finde ich jedenfalls, und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, ja, wie ich sagte, unter iOS Third-Party-Tastaturen, na, mögen viele nicht so, aber ich persönlich kann Crimson Keyboard wirklich nur empfehlen. Ja, das war die Folge für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.